Labor für Entrepreneurship, zu Gast Jochen Krisch. Stichwort Exciting Commerce, so heißt auch Ihre Website. Und Sie sagen, es gibt nichts Spannenderes als Exciting Commerce. Da sage ich erstmal, die meisten Leute denken ja mit Commerce, kommerziell ist langweilig. Wir wollen doch was Spannendes machen. Sie sagen, nö, ist eigentlich so das Spannendste, was Sie sich vorstellen können. Wie ist das entstanden? Wie sind Sie zu der Idee gekommen und was ist es genau? Das war eigentlich genau auch die Grundidee, dass ich festgestellt habe, sozusagen E-Commerce ist mehr oder weniger das Langweiligste, was es gibt online im Internetbereich, und mich gefragt habe, gibt es nicht wirklich Möglichkeiten, auch auf spannende Art und Weise zu verkaufen? Also sich wirklich Konzepte zu überlegen, wie man die Nutzer direkt anspricht, wie man auch unterschiedlichste Kanäle etc. nutzt. Und so ist das eigentlich entstanden. Ich habe mich sehr lange mit diesen Konzepten befasst und irgendwann ist dann der Begriff auch Exciting Commerce gekommen. Und der drückt es eigentlich ganz gut aus, auch mit welchen Themen ich mich befasse. Ja, das ist eine Website. Ich habe es mir ein bisschen angeguckt. Wie ist das entstanden? Also sie ist langweilig, man kann es spannender machen und dann, das ist ja erstmal so ein Einfall. Und bis es dann so eine Website gibt, die auch Inhalt hat, der ankommt, das ist ja doch ein längerer Weg. Wie ist denn der Weg dorthin gewesen? Uns interessiert ja, wie man so von dem Einfall dann zu einem Geschäftskonzept kommt. Der Punkt ist so ein bisschen, es geht so ein bisschen weiter zurück. Ich habe ursprünglich nach dem Studium begonnen, im Home-Shopping-Bereich, also Teleshopping-Bereich zu arbeiten. Sie haben Informatik studiert, sage ich noch zwischen. Genau, ursprünglich ja. Informatik studiert, aber dann sehr schnell von der IT in den Business-Bereich gewechselt und dann als in München eben der erste deutsche Teleshopping-Sender aufgemacht hat, sehr frühzeitig dabei gewesen und einfach auch mitbekommen, wie im TV-Bereich ein neues Geschäftsmodell entsteht, wie man auch über Fernsehen verkaufen kann, was man sich vorher nicht so richtig vorstellen konnte, dass das überhaupt geht. Und irgendwann ist der Gedanke entstanden, dann kam das Internet, das ging 95 ungefähr los mit dem Teleshopping in Deutschland und zur selben Zeit auch das Internet. Und wenn man dann mal vergleicht sozusagen, wie interaktiv im Fernsehen verkauft wird und was in derselben Zeit im Internet passiert ist, stellt man einfach fest, das sind Meilen dazwischen, was das angeht. Das heißt, seit ungefähr 2000, 2001 habe ich mich damit befasst, wie kann man das, was im Fernsehen funktioniert, auch online übertragen. Habe sehr lange das für mich gemacht und habe eben festgestellt, 2005 ist die Webseite entstanden, sobald ich das öffentlich gemacht habe, sozusagen, sind auch neue Ideen dazugekommen. Also ich habe in der Zeit schon Konzepte natürlich entdeckt, sodass eine Basis da war, über was man schreiben konnte. Aber dazu kam dann eins zum anderen. Ich habe dann auch festgestellt, es sind neue Entwicklungen im Internetbereich da, die man berücksichtigen muss. Dann ist das ganze Thema MySpace, YouTube und alles, was in dem Bereich entstanden ist, hinzugekommen, sodass man inzwischen zig Möglichkeiten hat, wirklich neue Geschäftsmodelle in dem E-Commerce-Bereich auch zu kreieren. Und das ist letztendlich das Themenspektrum, das ich behandle in dem. Sie sind ein Spezialist auf dem Gebiet. Sie sind auch Gastdozent in einer Akademie, aber der Name verwirrt ein bisschen, der Pop-Akademie. Pop-Akademie, wusste ich gar nicht, dass das gibt, in Baden-Württemberg. Wie kann man sich eine Pop-Akademie vorstellen? Pop-Akademie ist Akademie für Musik, für Pop-Künstler letztendlich. Ich glaube, die einzige oder die erste zumindest, die es gab in dem Bereich, die sich eben auch sehr stark mit Business-Aspekten im Musikbereich beschäftigen. Das heißt, wie kann man jetzt Musik neu anders vermarkten? Wie können sich Künstler anders präsentieren, dadurch, dass eben die üblichen Wege wegfallen, wie man Musik vermarktet und seine Musik auf CD presst und dann entsprechend verkauft, müssen die sich andere Facetten überlegen und nutzen natürlich auch den Online-Bereich sehr stark. Und so kam ich, das war im letzten Sommer, das ist das erste Mal auch, dass ich dort Vorlesungen gegeben habe zu dem Bereich. Und das ist natürlich sehr spannend, weil ich normalerweise nicht aus dem Musikbereich komme, einfach auch da zu diskutieren, was gibt es da für neue Wege, wie man sich präsentiert und entsprechend auch vermarktet. Sie sind Experte auf dem Gebiet. Wir alle haben ja so ein bisschen im Kopf, ein Online-Shop ist leicht zu machen, ist preiswert, da muss man nicht viel investieren. Das ist vielleicht auch ein Zukunftsmodell. Sie haben lange darüber gearbeitet. Sie haben selber eine Seite. Was ist wichtig? Was ist auf Ihrer Seite so, dass man sagen kann, das hält, das ist ein gutes Geschäftsmodell? Was macht es aus? Ich würde immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt in dem E-Commerce-Bereich zwei Ebenen, würde ich sagen. Die Handelsebene, wo man wirklich verkauft, sich über das Sortiment Gedanken macht, auch über das Shipping Logistik und Verpackung und Logistik ja, etc. Ja. Und den anderen Bereich, der Verkauf. Also manchmal auch unter Marketing. Ich versuche immer Marketing nicht zu verwenden, weil ich glaube, Marketing impliziert immer so Massenmarketing. Yeah. Und Verkauf ist für mich eher eine persönlichere Geschichte, dass man sich überlegt, wie kann ein Verkaufskonzept aussehen, das die Leute direkt anspricht und mit dem man sozusagen auf Unterschied, also je nach Produktgruppe ist das komplett anders, Produkte verkaufen kann. Und insofern, die Basistechnologie ist inzwischen verfügbar, sehr schnell einsetzbar. So ein Shop ist sehr schnell aufgesetzt und implementiert, beziehungsweise lässt sich auch einfach mieten, sodass man sehr schnell anfangen kann. Die Herausforderung ist wirklich, ein Verkaufskonzept zu finden. Wie bringt man, also wie preist man die Produkte an, wie stellt man sie dar und welche Kanäle nutzt man, um auch damit Aufmerksamkeit zu generieren und letztendlich auch Kunden und Umsatz zu bekommen. Wie haben Sie gemacht und was können wir daraus lernen? Wie haben Sie es gemacht? Na, ich bin ja jetzt immer nicht, ich bin immer nur implizit im Handelsbereich. Also ich finde, so ein Blog oder die Seite funktioniert ähnlich, wie man es auch im E-Commerce machen könnte sozusagen. Auch da muss man sich einfach über die Zeit eine Glaubwürdigkeit erarbeiten, muss versuchen sozusagen einen Fokus zu finden und die Leute auch kontinuierlich in Anführungszeichen bei Laune halten mit spannenden Themen, Ideen. Und so ein bisschen ähnlich sehe ich das auch im E-Commerce. Man muss einfach mit den Kunden, mit dem Sortiment, mit allem, was man hat, sozusagen arbeiten und immer wieder klar machen, man steht für das Thema und repräsentiert das mehr oder weniger. Und das ist für mich auch so ein Weg in die Zukunft, auch im Handelsbereich, wo ja im Online eine sehr starke Konkurrenz herrscht, wenn man so klassischer Händler ist und die klassischen Markenprodukte hat, dass man sich da wirklich eine Einzigartigkeit erarbeitet und entsprechend dann auch wahrgenommen wird. Und das ist bei einer klassischen Webseite oder im Blog nicht anders als im E-Commerce-Bereich. Bei Online denkt man ja an Technologie und Sie sagen, nee, es muss ein individueller Ansatz sein, es muss zu Ihrer Person passen, Glaubwürdigkeit. Also es gibt auch technologisch getriebene Konzepte sicherlich, also Marktplätze und wirklich große Plattformen, aber ich glaube, es geht mehr darum, die Technologie zu nutzen und in das Geschäftsmodell einzubauen, fast verschwinden zu lassen, würde ich fast sagen. Also vieles ist eigentlich noch zu sichtbar im Online-Bereich. Das fängt an bei der Produktpräsentation, die einfach mit den Kästchen ganz klassisch da ist, was nicht eine natürliche Art und Weise ist, ein Produkt zu präsentieren, bis hin zu irgendwelchen Prozessen, die man durchlaufen muss. Das ist schon alles noch sehr technologisch orientiert, aber da gehe ich davon aus, dass in den nächsten Jahren auch noch sehr viel passieren wird. Da werden noch ein paar Innovationssprünge kommen, sodass man dann auch immer näher am Menschen, am Kunden verkaufen kann. Nehmen wir Ihre eigene Seite, Exciting Commerce. Wie machen Sie es da? Was ist das Besondere Ihrer Seite? Hebt sie sich ab von anderen wahrscheinlich? Ja, die Seite insofern ja, weil es eines der wenigen Magazine, wenn man es jetzt mal in dem Bereich ist, das einfach tagesaktuell funktioniert. Also mein Ziel ist es nicht, über Google wahnsinnig viel Traffic zu bekommen, sondern mein Ziel ist es, die Leser dauerhaft bei der Stange zu halten. Bisschen flapsig formuliert, aber einfach kontinuierlich auch Feedback zu bekommen und in Diskussionen auch eintreten zu können über bestimmte Themen, ist auch eine wunderbare Möglichkeit. Also eigentlich, ich sehe es immer eher als Diskussionsplattform, als Vermittlung von Informationen, weil ich bin nicht der weiß, wie die Zukunft wird, sondern ich kann immer nur sagen, da habe ich das und das gesehen, entdeckt, und oft kommen dann Reaktionen, wo man einfach gemeinsam weiterkommt und dann feststellt, es könnte in eine andere Richtung gehen, und so entstehen eigentlich die spannendsten Ideen auch aus dem Blog heraus. Ich höre heraus, es ist eigentlich ein Magazin, es ist eine Art Band 1 oder so etwas, weil es klingt ja wie Commerce, es nennt sich auch so, aber es ist eigentlich ein Magazin über Entwicklungen im Online-Handel. Genau, also es ist ein ein Weblog, also ein Business-Blog, das die Entwicklungen in dem Bereich beschreibt. Also Geschäftsmodelle, Verkaufskonzepte, alles, was damit zusammenhängt. Also Magazin im Brand 1 hin würde ich nicht gehen, aber einfach schon ein Fach, was früher eben ein Fachmagazin gewesen wäre. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie verdient man damit Geld? Ja, für mich ist das Mittel zum Zweck. Also das trägt sich, also insofern ist das kein Thema. Über Sponsoren, über Veranstaltungen, die man machen kann, auf dem ausgehend. Aber ich hab ja unterschiedliche Tätigkeiten auch noch darüber hinaus, ob das Beratung ist, Coaching im Startup-Bereich oder andere Themen. Also für mich ist es wichtig, eine Plattform zu haben, um auch öffentlich einfach zu zeigen, es gibt noch mehr im E-Commerce in dem Bereich als das, was man vielleicht so klassischerweise sieht oder was eben als Best Practice momentan läuft, weil die Technologie noch nicht sehr viel mehr hergibt. Also im Grunde genommen eine Visitenkarte dessen, was Sie machen, was Sie können, und die Erträge kommen an anderer Stelle, als Berater, Kurse, so etwas? Ja, aber bewusst nicht in Eigenvermarktung. Also ich berichte kaum über eigene Projekte und Themen, mit denen ich mich beschäftige, sondern eigentlich immer mit Marktentwicklungen, was sind Trends und Themen, mit denen man sich befassen könnte, befassen sollte, etc. Weil ich glaube, das würde wegführen. Ich glaube, ohnehin mit sich selber wahrscheinlich über Projekte beschäftigt man sich immer nur mit einem Ausschnitt, der gar nicht das repräsentieren kann, was wirklich spannenden Marktentwicklungen da ist. Und so bewährt sich es viel mehr. Also man glaube, man darf es nicht als direkte Marketingplattform. Also es ist nicht eine Werbeplattform für Sie und Ihre Aktivitäten, sondern es ist ein Versuch, über das ganze Feld zu berichten. Sie laden auch andere ein, die das auch als Plattform benutzen. Und so eine Art Nebeneffekt, kann man sagen, ist auch, dass Sie dadurch bekannter werden und man den Eindruck hat, er versteht was von seinem Fach. Wenn ich jemanden brauche, dann hole ich mir ihn, kann man so sagen. Genau, also das ist letztendlich auch meine Kompetenz, sozusagen mir ein Expertenwissen in dem Bereich angeeignet zu haben und das natürlich dann auch zu repräsentieren. Aber man kann nicht sagen, dass alle Ideen auf dem eigenen Mist gewachsen sind, sondern es ist ja wirklich ein Austausch und man profitiert von den Ideen von anderen. Und ich sehe es auch ein bisschen mehr als Netzwerk. Also im Laufe der Zeit, das ist jetzt seit 5 Jahren fast online, haben sich einfach auch Netzwerke entwickelt, sodass man weiß, bestimmte Personen haben bestimmte Kompetenzen, die kann man zu bestimmten Themen ansprechen und so ist das auch gedacht. Also es ist mehr, dass man einfach die Möglichkeit, also so eine Art Katalysatorfunktion hat, die Möglichkeit gibt, dass Leute, die Lust haben, neue Dinge auszuprobieren, da das machen können mit kompetenten Leuten einerseits, aber dann auch wieder eigentlich eine Möglichkeit haben, darüber berichtet zu bekommen. Ja. So eines Ihrer Themen ist ja Business Innovation, also ich würde sagen Business Modell Innovation, wie man neue Business Modelle entwickelt. Das ist ja auch unser Thema hier. Wie machen Sie es? Was ist Ihre Technik oder was ist Ihre Methode? Also ich habe mich auf den E-Commerce bewusst spezialisiert, weil ich immer denke, man muss so bestimmte Grenzen muss man sich setzen, sodass man wirklich gut arbeiten kann. Und ich unterscheide dann eben, also in der Diskussion ist es oft so, man hat entweder einen Händler oder eigentlich oft, immer öfter jetzt auch Hersteller, Markenhersteller, die überlegen, wie sie online verkaufen können. Und die Frage ist dann immer, welches Geschäftsmodell passt letztendlich zu dem Produktbereich, zu dem Sortimentsbereich, auch zur Zielgruppe. Und dann versucht man sozusagen Kombinationsmöglichkeiten zu finden, sodass man auch wirklich das perfekte, also aus meiner Sicht sozusagen das perfekte Geschäftsmodell für das Produkt oder für den Sortimentsbereich findet. Und so gehe ich in der Regel auch vor, dass man wirklich produktbezogen arbeitet, ja. Natürlich mit Ideen versucht zu inspirieren, welche Richtung könnte man gehen. Oft sind ja auch gerade Markenhersteller sehr flexibel, auch was die Anpassbarkeit angeht. Sie haben oft entweder die Produktion im Haus oder direkten Zugriff auf die Produktion. Das heißt, sie können eventuell auch für neue Produkte, Produktideen entsprechend schnell auf den Markt bringen, wenn es denn sein soll. Ja, jetzt haben wir es ein bisschen abstrakt erklärt. Können Sie uns ein praktisches Beispiel nennen? Ich kann es an einem praktischen Beispiel deutlich machen. Also wir haben auch ein paar Webseiten. Wenn mal auf die Seite Distorted People gehen, das ist die hier, genau, dann sieht man eigentlich, das ist jetzt ein Konzept, das ist wirklich ich habe nichts damit zu tun, das sage ich gleich dazu, aber ich glaube, da kann man nochmal deutlich machen, worum es eigentlich geht oder gehen könnte. Distorted People ist ursprünglich aus der Münchner Szene heraus entstanden, eigentlich als Shirt-Label und das ein Team entwickelt hat, das dort auch eine vergleichsweise Bekanntheitsgrad hat und das dann irgendwann online gegangen ist und sich überlegt hat, wie versuche ich mein Produkt entsprechend zu positionieren und zu vermarkten. Und die haben das eben am Anfang so gemacht, dass sie mit sehr wenigen Produkten online gegangen sind, wenige Shirts und zwar wochenweise bzw. 48-stundenweise wechselnd präsentiert haben. Das sieht man auch noch irgendwo auf der Seite, die 48-Hours-Sales sozusagen, dass sie bewusst auf Abwechslung gesetzt haben und dann immer die Produkte präsentiert haben. Irgendwann haben sie es dann erweitert, weil sie dann eben auch noch Schuhe, aber alles Marken sozusagen entwickelt haben und haben dann andere Wege gefunden, wie sie das entsprechend auf der Seite präsentieren und vermarkten. Also der Grundansatz war hier sozusagen, man hat ein Label, das existiert und das versucht sozusagen an Reichweite zu gewinnen und die optimalen Vermarktungsmöglichkeiten online zu finden. Und aus meiner Sicht ist das eines der wirklich guten Beispiele, weil die sehr viel auch an Kanälen wie Facebook, wie auch Shoppingclubs zum Beispiel, Brands for Friends etc. nutzen, um da eine Bekanntheit zu erreichen, auf vergleichsweise, mit vergleichsweise geringem Aufwand über Kooperationen, über gute Ideen. Also es ist nicht so, dass man da wahnsinnig viel Marketingbudget jetzt reinstecken müsste, sondern ich glaube, wenn man eine Seite so aufbaut, dass sie einfach abwechslungsreich ist und auch in der Kommunikation direkter ist, hat man viel mehr Möglichkeiten, da Aufmerksamkeit zu generieren. Darf ich nachfragen, die stellen das nicht selber her, sondern das ist eine Handelsplattform? Ist das ein Hersteller? Ob sie selber herstellen, weiß ich jetzt gar nicht so sehr, aber das sind alles eigene Marken, also eigene Entwürfe, sie haben eigene Designer, mit denen sie das machen und lassen das irgendwo herstellen, aber es sind ihre eigenen. Genau, also T-Shirts Schufe natürlich bedrucken, das war das, was die Basismodelle hat, die man dann bedruckt mit den entsprechenden Würfen. Schuhmodelle sicherlich auch erstmal selber entworfen und dann hergestellt. Das würden Sie sagen, ist ein gelungenes Beispiel, was man machen kann? Ja, für ein No-Name-Label, wie ich es jetzt mal kategorisieren würde, das einfach in der breiten Masse nicht bekannt ist, ist das ein Weg, den man gehen kann, Um sich eine Zielgruppe zu erschließen. Aber es fängt als No-Name an, niemand kennt es, aber es ist eigentlich ein Name, oder würden Sie sagen? Genau, Sie versuchen, macht sich bekannt, von null darüber auf eine Marke zu kreieren und dieses, über das Label eben Distorted People und das auch natürlich zielgruppenaffin ist und ein bisschen ungewöhnlicher ist, versucht man darüber, über diese Kanäle, also Sie haben halt, was ich sehr gut finde an diesem Konzept, das, was Sie sozusagen in der Münchner Szene, Clubszene etc. gemacht haben, sozusagen da über Mund zu Mund oder Mundpropaganda sozusagen zu arbeiten, haben sie versucht, das online zu übertragen. Und das ist aus meiner Sicht für eine deutsche Marke sehr gut gelungen. Und das Distorted ist so ein Wortspiel, nicht disturbed, sondern wir sind ein bisschen anders. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was distorted wird. Ja, es ist ein bisschen unklar. Ich denke, es ist so ein, also distorted, man ist so irgendwie woanders, man ist nicht im Mainstream, man ist über das. Ja, also nicht disturbed oder auch nicht der Woody Allen. Ich war in einer Schule für gestörte Lehrer, aber es spielt so ein bisschen in die Richtung. Ne? Ja, genau, also sie versuchen sich wirklich ungewöhnlich und schräg zu präsentieren. Ich finde das auch wichtig. Also ist schräg, in bestimmten Bereichen. Schön, haben wir noch ein anderes Beispiel? Gibt noch ein Beispiel, wir können eigentlich auch mal willkürlich durchgehen. Eins weiter. Beziehungsweise ich würde mal bei zu Fluid Forms gehen. Das ist diese, genau. Fluid Forms ist vielleicht jetzt kein Best Practice Beispiel in dem Sinn, aber ich finde es insofern ein spannendes Beispiel. Das ist erstmal ein österreichisches Team, das individualisierte Produkte macht. Und zwar nicht so, wie man es so klassischerweise kennt, mit persönlichen Entwürfen etc., sondern die gehen in Richtung 3D-Entwürfe, ob sie jetzt sozusagen Holzthemen nehmen oder Uhren aus, glaube ich, Metall- oder Kunststoffteilen nehmen. Und oft nehmen sie dann zum Beispiel Earth-Schale, das ist das Thema, sozusagen sie nehmen einen Entwurf von der, also einen geografischen Entwurf, den man von einer Karte sich ziehen kann oder von Google Earth oder woher auch immer sozusagen und dann auf einen Produkt sozusagen projizieren kann und daraus zum Beispiel eine Schale entwerfen kann oder jetzt hier aus diesen ID, weiß gar nicht, wie das heißt, das ist so ein Code, den man sozusagen für jedes Produkt hat, Gürtelschnallen macht etc., also sehr individualisierte und kreative Produkte, die dir haben. Wo die Herausforderung hier noch ein bisschen ist, bei dem Konzept finde ich, da ist fast jedes einzelne wäre ein eigenes Geschäftsmodell würdig oder ein eigenes Verkaufskonzept würdig, weil das sind so ungewöhnliche Themen, die man hat, dass es fast einen erschlägt, wenn man das so auf der Gesamtplattform sieht. Und ich glaube, hier wäre es wahrscheinlich ganz gut, sich nochmal Gedanken zu machen, wie man das tatsächlich dann auch verkauft, wie die Zielgruppen sind oder wo man ansetzt. Also bei den Earth-Themen oder Geografie-Themen ist natürlich immer oft die persönliche Umgebung. Da nehmen sie dann eben einen Ausschnitt etwa aus der Heimatgegend oder aus der Stadt, in der man lebt, etc. Bei anderen Themen ist dann wieder komplett was anderes. Also da, für mich ist ein Beispiel, ist ein ungewöhnliches Produkt und man kann sozusagen sich für jedes Produkt Gedanken machen, wie müsste man das entsprechend online verkaufen mit einem geschickten Verkaufskonzept, Marketingkonzept. Verstehe ich das richtig? Man hat Material und man gestaltet ein Unikat, das man selber designt hat. Genau. Also ja, selber Design, in Anführungszeichen, man nimmt eine Vorlage in gewisser Weise, aber es ist ein Unikat. Ja. Und das lässt man dann produzieren. Und auf 3D-Basis eben, das ist ja das Ungewöhnliche eigentlich hier. Das sieht man, kann man natürlich von T-Shirts, dass man sich drucke etc. Auf das T-Shirt druckt, aber hier sind wirklich im 3D-Verfahren hergestellt, wobei sie es nicht selber herstellen, sondern eben herstellen lassen. Ja. Noch ein anderes Beispiel? Wir haben so schöne da. Noch ein Threadless als Beispiel. Was ist das? Das ist eine T-Shirt-Verkaufsseite. Vielleicht, wenn man ein bisschen runter scrollen könnte, dann sieht man das auch ganz gut. Hier geht es tatsächlich um T-Shirt-Designs, aber es geht darum, das wirklich in Anführungszeichen das Crowdsourcing-Prinzip sozusagen zu nutzen. Und hier reichen die Nutzer die Designs ein. Andere Nutzer stimmen darüber ab, was am besten gefällt, und es wird dann nur das produziert, was die meisten Punkte bekommen hat. Und das wird dann jeden Montag, glaube ich, ist es, wenn ich mich recht entsinne, werden 6-7 Motive veröffentlicht und in limitierter Auflage dann sozusagen verkauft. Und ich finde, das ist einfach ein rundum gelungenes Geschäftsmodell, das sehr viele einzigartige Elemente hat. Und die haben sich jetzt über die Jahre, gibt es auch fast schon 10 Jahre, eine wirkliche Fangemeinde aufgebaut und auch einen eigenen Stil bei den Entwürfen gefunden, sodass die sehr, sehr erfolgreich verkaufen in den USA. Und also das ist für mich, das ist perfekt, wie Exciting Commerce sozusagen aussieht, dass man wirklich ein Geschäftsmodell findet, das neuartig ist, aber im Prinzip nur bestehende Elemente nimmt. Also man hat T-Shirts, sind super einfache Entwürfe, also Modelle, und der Druck ist auch jetzt keine hohe Kunst, es gibt schon Qualitätsunterschiede, muss man schon darauf achten, aber in der Kombination mit dem Verkaufsmodell und auch der Nutzerinteraktion gelingt es denen einfach, eine sehr starke Präsenz auch in der Zielgruppe zu haben. Würde mich interessieren, das ist ja toll, das versteht man auch sehr schnell, wird das imitiert? Gibt es dann andere Seiten, die sowas mit anderen Mustern und so, aber auch quasi das Modell? Das wird sehr häufig imitiert. Es gibt Dutzende von Nachahmerseiten auch auf dem deutschen Markt. Aber der Punkt ist, dass das Design sehr viel ausmacht. Also da Threadless eben auch Wert darauf gelegt hat, wirklich einen Stil zu kreieren und nicht sozusagen heute mal so ein Motiv und dann mal so ein Motiv, sondern wirklich so eigentlich so eine witzig-ironische Art sind viele Motive eigentlich kreiert und deswegen auch so die Nutzer werden motiviert, dass sie sich dann auch mit dem T-Shirt entsprechend ironisch auch wieder präsentieren. Haben die ihren Stil entwickelt und deswegen sind sie schwerer zu kopieren. Und irgendwann hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, die Designer exklusiv zu verpflichten und oder Möglichkeiten zu finden, wie man die einfach durch Anreizsysteme sozusagen stärker an die Man kann ja auch Imitatoren nutzen, um selber dadurch bekannter zu werden. Das kann man ja auch offensiv spielen, also wenn man den eigenen Stil hat. Also wenn man glaubt, dass man letztlich derjenige ist, der die besten Voraussetzungen hat. Also Threadless ist das gelungen. Also sie werden immer als das Vorbild gesehen. Klar, insofern... Klar. Dadurch, dass sie die Ersten waren oder die Ersten, die einfach wirklich da gut in den Markt gekommen sind, nützen ihnen die Kopien. Also diejenigen, die das kopieren oder adaptieren eher. Hat das einen Sammlerwert dann auch? Könnte man sowas noch beim T-Shirt vielleicht nicht, aber wenn das so Drucke wären oder so? Also schon sicher. Gut, sie machen inzwischen auch Drucke. Also sie erweitern eben kontinuierlich auch ihr Sortiment. Aber auch die T-Shirts, also so die ersten T-Shirts, die noch gegangen sind. Oder dass man bestimmte Designer eben besonders bevorzugt, dass man sagt, da möchte ich alle haben. Sie machen es sogar so, dass sie ein Clubmodell haben, sodass man praktisch blind 12-mal im Jahr ein T-Shirt bekommt. Aber eben gesichert, das sind die besten Designer, die da auch auf der Plattform und sind. Ja. Und das machen die Nutzer mit. Also das ist so eine hohe Glaubwürdigkeit in dem Bereich, dass man auch auf diese Art und Weise dann verkaufen kann, weil Abo-Modelle immer am schwierigsten sind. Es gibt ja einen Marketingmann, der Savchenko, der sagt, nicht seine Sachen anbieten und verhökern, sondern Scarcity produzieren, also Knappheit. Und er sagt, dieses normale Marketing, wo man so sagt, kauft mein Zeug, ist eigentlich passé. Man muss in einer anderen Form vorgehen, nicht sich einfach nur so anbietern. Das wäre ein Beispiel. Das wäre ein Beispiel und das ist auch so ein Punkt. Also das ist auch eine Tendenz, oder beziehungsweise wo ich sage, das ist auch ein relativ einfaches Alleinstellungsmerkmal, das man haben kann, indem man eben limitierte Auflagen beziehungsweise begrenzte Stückzahlen produziert. Der Punkt ist einfach nur, man muss im Prinzip umdenken, weil man dann einen kontinuierlichen Fluss schaffen muss, sozusagen an neuen Modellen etc. Ja. Deswegen ist die klassische Denke immer noch, man muss möglichst viele Stückzahlen sozusagen haben, damit man, wenn man es einmal im Sortiment hat und es wickelt sich zum Bestseller, dann ist es auch durchgehend ein Bestseller. Aber sobald man das mal umdenkt und sich überlegt, wie kann man denn mit exklusiven, limitierten Produkten oder kontinuierlichen Umsatz machen, dann braucht man neue Entwürfe. In der Natur ist es natürlich von allein limitiert. Also der Bordeaux-Wein oder der Jahrgang oder Darjeeling-Tee, das ist immer dann, wenn es eigentlich beliebig reproduzierbar ist, dass man dann diese limitierte Auflage macht. Genau. Oder beziehungsweise manche Konzepte haben das eben schon. Also Wein ist eben sehr schön zu verkaufen, auch in dieser Hinsicht. Ja. Also wenn man wirklich qualitativ hochwertigen Wein zum Beispiel. Haben wir noch ein Beispiel? Das sind ja sehr spannend. Wir haben noch in eine bisschen andere Richtung Beispiel. Wenn man mal auf das zweite Polyvore, was ein Beispiel dafür ist, was ich ja auch erwähnt habe, sozusagen Handel versus Verkauf sozusagen. Wie präsentiert man Produkte? Und Polyvore ist ein Beispiel, wie man gerade im Modebereich, und das ist ein Bereich, der einfach noch vergleichsweise unterentwickelt ist im Online-Markt, Produkte auch präsentieren kann. Genauso ein bisschen nach unten, sodass man hier die ganzen Collagen sieht. Bei Polyvore geht es darum, dass die Nutzer motiviert werden, die Produktcollagen oder Style-Sets, wie auch immer man es nennt, zusammenzustellen. Also ganz reguläre Produkte, die halt eben so klassischerweise verfügbar sind, in komplett andere Form, hier sieht man es ein bisschen größer, darzustellen, sich dann auch zu überlegen, vielleicht ein Motto zu überlegen oder es kann an einer Fernsehserie orientiert sein, es kann an einem Star hier unten oder, ich weiß nicht, ob das ein Star ist, orientiert sein. Und man macht da unterschiedliche Themen draus und manche Nutzer haben eben Lust, das zu kreieren und zu erstellen. Das ist nicht der Masse der Nutzer, aber Polyvore ist es sehr gut gelungen, am Anfang diese Zielgruppe anzusprechen, sodass sie sehr viele dieser Collagen hatten und die natürlich inspirierend wirken. Wenn man dann auf die Seite kommt und auf so einer Seite surft und sich die Mode anguckt, ist das was anderes, als wenn man im klassischen Shop sozusagen nach Kategoriebaum oder Suche direkt was sucht. Hier kann man nach Farben, nach generell Motiven suchen und Geld verdienen die eben dadurch, dass es klassischerweise verlinkt ist auf die jeweiligen Shops und die Produktseiten und entsprechend über Affiliate-Provisionen, also Vermittlungsprovisionen, dann das Geld verdient wird. Also die Kompetenz von Polyvore ist die andere Präsentation. Das ist praktisch eine Mall mit ausgefallenen Designern, kann man so sagen. Das ist eine Fashion Mall mit vielen Geschäften, die... Ja, also unten drunter ja, aber eigentlich ist es ein Fashion-Magazin. Also sie versuchen das so zu machen, wie früher sozusagen Lifestyle-Magazine oder Modemagazine Produkte aufbereitet haben, wo es ja auch darum geht, die Designer sozusagen am Model dann anders, also die Produkte anders zu präsentieren. So ein bisschen in die Richtung geht das und so definieren sie sich auch. Also als nächster Schritt zu den Mode- und Trendmagazinen. Mall ist es nur implizit, weil man sozusagen ja immer auf den Shop weitergeleitet wird. Es heißt doch immer, Mode kann man im Internet nicht verkaufen. Grünen Salat und Milch und Mode und so, das geht trotzdem. Also das heißt doch, das muss man dann anprobieren und fühlen und vor dem Spiegel stehen und so. Das geht jetzt zunehmend besser. Also es hat so zwei Gründe. A, das Vertrauen der Leute in das Internet ist da, sodass man sich einfach auch mal traut, Mode zu bestellen. Auch die Händler sind besser geworden, weil sie eben Rückgabebedingungen und alles eingebaut haben, sodass man auch mal einen Fehlkauf machen kann. Also Mode hat immer das Problem, hohe Retourenquoten. Das hat es aber im Versandhandel wie auch im Internet. Man muss auch dazu sagen, im klassischen Versandhandel, Katalogversand etc., war Mode immer ein großes Thema. Also man kann nicht sagen, dass man sozusagen über Distanzhandel jetzt Mode nicht verkaufen könnte, aber die Umsetzung im Online-Bereich muss nochmal komplett anders sein. Wenn man im Katalog blättern kann, ist das ein bisschen emotionaler, als wenn man nur auf einem eher blanken Screen da sehr uncharmant sozusagen seine Produkte präsentiert bekommt. Deswegen ist da gerade sehr viel Bewegung drin, neue Wege, wie man auch Mode präsentiert. Und es funktioniert, es trägt sich wirtschaftlich. Ja, also das ist jetzt eines der erfolgreichsten Beispiele und hat auch wirklich einen Trend gesetzt, weil sehr viele Seiten jetzt das, also diese Darstellungsform oder das Motiv sozusagen Nutzer kreieren, Style-Sets übernommen haben und auch weiterverwenden. Und Exciting Commerce in dem Sinne heißt, ich suche mir ganz bestimmte Designer, ich suche mir bestimmte Firmen und versuche auf meiner Website so einen Stil zu finden, dass ich Leute attrahiere, dass die da immer wieder gucken, was es Neues gibt, so wie in einem Magazin, das jedes Monat neu rauskommt. Kann man das so beschreiben? Das impliziert jetzt erstmal nichts. Exciting Commerce heißt einfach attraktive Aufbereitung von Produkten oder attraktive Präsentation letztendlich, auch Nutzeransprache. Und das zählt für mich insofern dazu, weil es einfach wirklich eine neuartige, andersartige Möglichkeit ist. Was ich jetzt nicht angesprochen habe, bin jetzt nur auf die visuellen Elemente gegangen, ist natürlich auch eine Kommunikationsplattform. Also es ist als Social Network aufgebaut letztendlich. Alle Nutzer sind oder die das Kreieren, das sind entsprechend präsent, man kann sich austauschen, man kann Leuten folgen, die eben besonders tolle Stylesets etc. machen oder sich da als Trendsetter oder Experten rauskristallisieren. Und insofern ist das also kann man da sehr viel, also für jemanden, der affin ist, und das ist oft eher ein Frauenthema, also Männer sind immer davon abgeschreckt, weil sie sagen, ich werde da so verwirrt und ich will doch lieber genau wissen, zielgerichtet kaufen, was ich haben will, aber sich hier inspirieren lassen und einfach da auch ein Gefühl dafür zu bekommen, für die Leute und für die Themen, das ist hier sehr, sehr, sehr gut gelöst. Ja, doch, jetzt haben wir einen Eindruck, was Exciting Commerce heißen kann, dass man neue Präsentationsformen sich überlegt und damit spielt. Wie ist es bei Ihnen? Das beobachten Sie so, berichten darüber, bekommen Anregungen daraus und beraten Leute, sowas zu machen. Genau. Also man muss sehen, all das ist der Anfang jetzt. Also ja. Ich bin da ja mit einem Anspruch reingegangen, dass ich wirklich sage, es gibt so viele Möglichkeiten und so von einer wirklich Leiste an, also Palette an Möglichkeiten, die man hat. Und was wir jetzt sehen, ist so wirklich ein ganz kleiner erster Ausschnitt. Ja, ja. Das heißt natürlich, was ich mir vorstelle, wie Handel, Internethandel in 2, 3, 4, 5, 6, 10 Jahren aussieht, geht nochmal weit über das hinaus, was man jetzt sieht. Ich kann immer nur über das berichten, was schon da ist, versuche die Leute einfach auch immer zu inspirieren und zu motivieren und zu zeigen, es gibt noch so viele Möglichkeiten und vieles ist noch nicht ausprobiert. Also das ist ja immer so der Punkt, vieles soll immer noch nach Best Practice funktionieren, aber wir haben hier ein neues Medium, das komplett neue Möglichkeiten ermöglicht, dass man wirklich noch sehr viel ausprobieren und testen kann. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ist ja immer gut, wenn man Leute hat, die mehr wissen als man selber. Man kann sie als Berater holen, wenn man an sowas denkt, wie man sich in Onlinehandel positionieren will. Dann wären Sie jemand, der dann wie ein normaler Berater auch so nach Stunden oder Sie geben Workshops oder wie kann man sich das vorstellen? Das ganze Palette, also wirklich Strategieberatung jetzt, wie positioniert man sich, wie kann man sein Geschäftsmodell in die Zukunft ausrichten. Ich mache Workshops, Veranstaltungen in dem Bereich, wo man auch wirklich mal mit Experten oder mit den Leuten, die auch diese, also meistens Startups und Entrepreneure in dem Umfeld, die damit arbeiten, die über ihre Erfahrungen berichten, das Palette mache auch sehr viele Startup-Coaching-Beratungen in dem Bereich. Und sowas wie Tee-Kampagne, wir kriegen immer die Kritik unserer Seite, sei so langweilig, da sage ich, es ändert sich auch nichts. Auch in 50 Jahren wird es noch Darjeeling-Tee geben, es wird das höchste Gebirge bleiben, es wird sich so viel nicht ändern. Und der Adenauer hat immer gesagt, man muss gute Dinge beharrlich wiederholen. Das ist das Gegenteil von Exciting Commerce. Würde ich gar nicht sagen, weil das Geschäftsmodell muss ja das Spannende sein. Und das Geschäftsmodell an sich ist ja spannend, weil es sozusagen ein innovativer, anderer Ansatz ist, ranzugehen. Es geht gar nicht mal darum, mit viel Blinken und allem Möglichen zu arbeiten, sondern ich find ein einfaches, sehr zielgerichtetes Geschäftsmodell manchmal viel, viel besser, als wenn man da versucht, mit allen möglichen Hebeln zu arbeiten, die eigentlich gar nicht so viel. Also nicht so Schnickschnack, sondern die Idee dahinter. Genau, also so das waren jetzt aber auch bei allen Seiten, das sollte man sich nicht blenden lassen, die sehen natürlich alle auch schick aus und lang, sondern es geht eigentlich schon darum, dass das Grundkonzept muss stimmig sein und muss wirklich zielführend sein, um sich zu positionieren und auch zu verkaufen in dem Bereich. Das war ein gutes Schlusswort. Erstmal vielen Dank an Herrn Kirsch.